Willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Thema heute: Was macht eigentlich guten Unterricht aus? Und zwar nicht nur so aus dem Bauch heraus, sondern gestützt auf das, was die Forschung uns sagt. Richtig. Sie haben uns dafür Material von Hilbert Meyer mitgebracht, der sich ja tief in Studien dazu eingegraben hat, von Jere Profi bis hin zur bekannten Scholastik-Studie. Mhm. Unsere Mission für die nächsten Minuten ist also klar. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die 10 Kernmerkmale entschlüsseln, die laut Meyer und seiner Analyse der Forschung nachweislich zu besseren Lernerfolgen führen. Genau darum geht's. Es geht um eine Didaktik, die auf Daten basiert, nicht nur auf Tradition oder, naja, Bauchgefühl. Genau. Und Meyer macht da gleich zu Beginn eine wichtige Unterscheidung auf. Das ist nicht unwichtig. Es gibt Merkmale des Unterrichts, das sind erstmal nur beschreibende Aspekte, die man beobachten kann. Sozusagen die Oberfläche. Okay. Aber dann gibt es die Gütekriterien. Und das sind die Merkmale, bei denen Studien gezeigt haben, ja, die wirken sich positiv auf den Lernerfolg aus und sind didaktisch sinnvoll. Das ist der Kern. Forschung kann heute viel präziser sagen, was hilft und was vielleicht eher stört. Gleichzeitig ist Meyer aber auch ehrlich, was die Grenzen angeht, oder? Er sagt ja selbst, dass viele Studien sich stark auf das rein kognitive Wissen konzentrieren. Mathe, Deutsch, solche Sachen. Das stimmt. Und Dinge wie soziale Kompetenz oder Kreativität oft außen vor lassen. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Auch wurde meist eher klassischer, naja, lehrerzentrierter Unterricht untersucht. Frontalunterricht halt. Und die Lehrerpersönlichkeit. Ah, die berühmte Lehrerpersönlichkeit, genau, von der alle wissen, wie wichtig sie ist, aber die lässt sich in solchen Studien nur schwer fassen. Das ist methodisch schwierig. Trotzdem. Trotzdem, genau. Aus dieser Fülle an Forschung hat Meyer sein Modell mit 10 zentralen Merkmalen destilliert. Seine These ist ziemlich stark, muss man sagen. Wenn diese 10 Merkmale gut ausgeprägt sind, dann ist der Unterricht gut und führt nachhaltig zu Lernerfolg. Er nennt die ersten beiden ja Spitzenreiter. Aber betont auch, dass erst das Zusammenspiel aller 10 die eigentliche Kraft entfaltet, wie so ein Qualitätskraftwerk, genau, das durch Synergie entsteht. Das ist sein Bild dafür. Klingt spannend. Okay, dann lassen Sie uns dieses Kraftwerk mal genauer anschauen. Merkmal 1, klare Strukturierung. Was ist damit konkret gemeint? Nicht nur ein Ablaufplan an der Tafel, nehme ich an. Nein, nein, viel umfassender. Dieses Merkmal ist tatsächlich eines der am besten belegten in der Forschung. Es geht um einen roten Faden, eine Klarheit auf allen Ebenen. Was sind die Ziele? Was ist der Inhalt? Wie arbeiten wir zusammen, also die Sozialformen? Wie ist der Zeitplan? Sogar, wie ist der Raum gestaltet? Okay, also wirklich alles durchdacht. Ja. Erkennbar wird das an Dingen wie, spricht die Lehrkraft verständlich? Sind die Rollen klar definiert? Sind die Aufgaben präzise formuliert? Ist der Stoff logisch aufgebaut? Sind die Übergänge zwischen den Phasen deutlich markiert? Also im Grunde wissen alle Beteiligten jederzeit, wo sie stehen und was als nächstes kommt. Das klingt sehr nachvollziehbar. Profi hat ja wohl auch herausgefunden, dass das besonders für schwächere Schüler eine große Hilfe ist, um dran zu bleiben. Exakt. Konkret kann das bedeuten, ein transparenter Einstieg, der sagt, was heute passiert, was das Ziel ist. Eine gute Vorbereitung, die der Lehrkraft, aber auch den Schülern Sicherheit gibt. Aber auch Rituale und klare Regeln. Das ist gerade wichtig, wenn der Unterricht offener gestaltet ist, wie bei Projektarbeit zum Beispiel. Mhm. Und ganz wichtig, immer wieder die Brücke schlagen zwischen dem Neuen und dem, was die Schüler schon wissen. Das schafft Orientierung und Anknüpfungspunkte. Das leitet eigentlich schon gut über zum zweiten Spitzenreitermerkmal. Die intensive Nutzung der Lernzeit klingt erstmal, naja, banal. Natürlich soll gelernt werden. Aber was macht den Unterschied zwischen bloßer Anwesenheit und echter Lernzeit? Ja, da steckt der Teufel oft im Detail. Es geht um die echte Lernzeit, also die Nettozeit, in der Schülerinnen und Schüler wirklich aktiv an den Aufgaben arbeiten und kognitiv gefordert sind. Aktiv dabei sind. Genau, das sieht man daran, dass sie konzentriert bei der Sache sind, sich wenig ablenken lassen, tatsächlich Arbeitsergebnisse produzieren. Umgekehrt heißt das, wenig Leerlauf, wenig Störungen durch organisatorisches, eine Lehrkraft, die nicht ständig abschweift oder durch eigenes Kramen den Fluss unterbricht. Meyer wird da ja sogar richtig praktisch und rechnet vor, was verschwendete Zeit kostet. Jede Stunde etwa 75 Euro an Steuergeldern, wenn man da nur 5 Minuten pro Tag trödelt. Das summiert sich, ja. Aber er warnt auch vor Hetze, das fand ich interessant. Er zitiert Brecht. Wir haben keine Zeit zu verlieren, deshalb müssen wir langsam arbeiten. Das heißt, Effizienz ja, aber nicht auf Kosten der Gründlichkeit. Exakt. Gutes Zeitmanagement bedeutet eben nicht nur, pünktlich anzufangen und Störungen gering zu halten, sondern auch, realistisch zu planen und Phasen der Vertiefung oder auch mal der Reflexion einzuplanen, nicht durchhetzen. Und organisatorisches vielleicht bündeln. Genau. Organisatorisches kann man oft auslagern oder an den Rand legen, damit die Kernzeit wirklich dem Lernen gehört. Time on task, wie es im Englischen heißt. Wenn wir also eine klare Struktur haben, Merkmal 1 und gut genutzte Zeit, Merkmal 2. Was braucht es noch für das Fundament? Meyer nennt als drittes Merkmal die Stimmigkeit oder Kohärenz. Das klingt erstmal etwas abstrakt. Ist es aber im Kern eigentlich nicht. Es bedeutet schlicht, passen die Ziele, die Inhalte und die gewählten Methoden wirklich gut zusammen? Unterstützen sie sich gegenseitig? Oder arbeitet man vielleicht aneinander vorbei? Ah, okay. Wenn zum Beispiel das Ziel Diskussionsfähigkeit fördern ist, der Inhalt aber nur Faktenwissen verlangt und die Methode reiner Frontalunterricht ist, dann stimmt da was nicht. Dann ist das nicht kohärent. Man könnte also sagen, fühlt sich die Stunde rund an? Hat sie einen inneren Zusammenhang, den man auch spürt? Genau das ist der Punkt. Das ist oft auch für die Schüler spürbar. Indikatoren dafür sind, nehmen die Schüler die Lernziele auch als ihre eigenen an? Passen die Methoden wirklich zur Aufgabe? Form follows function, wie Meyer das nennt, stimmt das Timing für die einzelnen Schritte, wird auch an die unterschiedlichen Leistungsniveaus gedacht, also innere Differenzierung. Und wenn das fehlt? Wenn diese Stimmigkeit fehlt, spürt man das oft an der Atmosphäre im Raum. Lehrkräfte sind vielleicht unzufrieden, Schüler wirken lustlos, weil irgendwie unklar ist, wohin die Reise eigentlich geht. Das erfordert dann wahrscheinlich beides. Eine gute Planung vorher, die diese Aspekte berücksichtigt. Meyer verweist da ja auf die didaktische Analyse im Sinne Klafkis. Richtig. Aber eben auch die Flexibilität, während des Unterrichts zu merken, wenn etwas nicht passt und dann vielleicht gegenzusteuern. Absolut. Beobachtungsgabe und Anpassungsfähigkeit sind da zentral. Und das führt uns eigentlich direkt zum Merkmal 4, Methodenvielfalt. Ah ja. Denn wenn die Methoden zur Stimmigkeit beitragen sollen, braucht es ja ein gewisses Repertoire. Aber ist mehr Vielfalt automatisch besser? Das ist die Gretchenfrage, genau. Was sagt denn die Forschung dazu? Also, die Belege sind ziemlich stark dafür, dass ein Mix aus verschiedenen Sozialformen, also mal alleine arbeiten, mal zu zweit, mal in der Gruppe, mal im Plenum, positive Effekte hat. Okay. Ebenso eine Kombination aus eher, sagen wir mal, lehrgangsorientiertem Vorgehen, wo die Lehrkraft führt, und Phasen, in denen Schüler selbst etwas entdecken oder gestalten, also situiertes, projektartiges Lernen. Dieser Mix scheint am fruchtbarsten zu sein. Interessant fand ich Meyers Bemerkung, dass es in Deutschland laut Forschung eher zu wenig als zu viel Methodenvielfalt gibt. Also, dass der Frontalunterricht immer noch so stark dominiert. Das ist richtig, ja. Die Sorge vor einem chaotischen Methodenhopping, die manche haben, scheint empirisch weniger begründet als die Sorge vor Monotonie und Einseitigkeit. Aber, und das ist das ganz Entscheidende, Vielfalt darf kein Selbstzweck sein. Nicht nach dem Motto Hauptsache Abwechslung oder so ein Gießkannenprinzip. Sie muss immer im Dienst der Stimmigkeit stehen, also Merkmal 3. Die Methode muss zum Inhalt und zum Ziel passen, sonst ist es nur Aktionismus. Verstanden. Okay, nehmen wir an, der Stoff wurde vielfältig vermittelt. Dann kommt ja oft das Üben. Merkmal 5 ist intelligentes Üben. Was hebt denn intelligentes Üben vom, stupiden Pauken ab? Meyer greift da auf eine schöne alte Definition zurück. Üben ist Wiederholung, um etwas besser zu können, mit dem Ziel der Automatisierung. Intelligent wird es dadurch, wie man übt. Da gibt es mehrere Faktoren. Zum Beispiel? Wichtige Faktoren sind: Hat der Übungsstoff für mich als Schüler eine subjektive Bedeutung? Finde ich das irgendwie relevant? Werden meine Emotionen berücksichtigt? Stichwort Hirnforschung, da kommen wir sicher noch drauf. Variieren die Übungsformen oder ist es immer nur das Gleiche? Mhm. Übe ich nicht zu ähnliche Dinge direkt hintereinander, um Interferenzen, also Störungen, zu vermeiden? Und ganz wichtig, werden die Wiederholungen zeitlich klug verteilt, also erst kurzfristig, dann in immer größeren Abständen, damit es im Langzeitgedächtnis bleibt? Er kritisiert ja, dass Schulen dafür oft zu wenig Zeit und ja, Fantasie aufwenden. Üben ist oft nur das Ausfüllen von Arbeitsblättern, gefühlt. Ja, genau. Da steckt oft viel mehr Potenzial drin. Kreative, anknüpfende Übungsformen können die Motivation und damit auch den Lernerfolg deutlich steigern. Und das hängt sicher eng zusammen mit Merkmal 6, individuelles Fördern. Geht es da nur darum, die Schwächeren irgendwie mitzunehmen? Das ist ein ganz häufiges Missverständnis. Und Meyer betont das auch sehr klar. Individuelle Förderung brauchen alle Schülerinnen und Schüler. Natürlich, bei den Leistungsschwächeren geht es darum, Wissenslücken zu schließen und ganz grundlegende Lernstrategien aufzubauen, also zu lernen, wie man überhaupt lernt. Okay. Aber genauso wichtig ist es, die Leistungsstärkeren zu fordern, damit sie motiviert bleiben, ihr Wissen vertiefen können, ihre Methodenkompetenz verfeinern. Sonst langweilen die sich oder entwickeln vielleicht sogar eine ablehnende Haltung gegen die Schule. Das leuchtet ein. Die PISA-Studie hat ja gerade für Deutschland gezeigt, dass es eine ziemlich große Gruppe schwächerer Schüler gibt, denen es oft an Strategien zur Selbstregulation ihres Lernens fehlt. Die wissen nicht, wie sie sich selbst helfen können. Wie kann denn so eine Förderung praktisch aussehen, ohne dass die Lehrkraft sich komplett zerreißen muss in einer Klasse mit 30 Schülern? Ja, das ist die Herausforderung. Meyer nennt da einige Ansätze. Zunächst mal eine gute Diagnose. Wo steht der Schüler oder die Schülerin eigentlich? Was sind die Stärken, was die Schwächen? Das muss man erst mal wissen. Mhm. Dann gezielte Hilfen beim Aufbau von Lernstrategien. Er unterscheidet da zum Beispiel Wiederholungsstrategien, Elaborationsstrategien, also den Stoff mit eigenem Wissen verknüpfen, ihn strukturieren, und Kontrollstrategien, also lernen selbst zu überprüfen, was man verstanden hat und was nicht. Und wie vermittelt man das? Konkrete Methoden können da Lernkarten sein, kennt man ja, oder Strategietipps auf kleinen Kärtchen. Oder etwas, das nennt sich kognitives Modellieren, wo die Lehrkraft laut denkend vormacht, wie sie eine komplexe Aufgabe löst, Schritt für Schritt. Ah, okay. Das alles findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einem Klassenzimmer. Damit sind wir bei Merkmal 7, dem lärmförderlichen Unterrichtsklima. Das klingt erstmal nach einer Selbstverständlichkeit, oder? Aber wie konkret wirkt sich denn das Klima auf das Lernen aus? Die Wirkung ist enorm und sehr gut belegt durch Studien. Das Klima beschreibt ja die Qualität der Beziehungen, also zwischen Lehrkraft und Schülern, aber auch der Schüler untereinander. Die Atmosphäre sozusagen. Genau, die Atmosphäre. Ein Klima, das von Respekt, Fairness, gegenseitiger Unterstützung und einer positiven, entspannten Grundstimmung geprägt ist, fördert nachweislich nicht nur das soziale Lernen, sondern eben auch das kognitive Lernen. Man lernt besser, wenn man sich wohlfühlt. Und hier wird es ja besonders spannend, weil die Hirnforschung diese Beobachtungen sozusagen biologisch untermauert, richtig? Das ist nicht nur ein Gefühl. Genau das ist der Punkt, den Meyer stark macht, unter Berufung auf Hirnforscher wie Gerhard Roth. Unser Gehirn scannt permanent und weitgehend unbewusst unser Gegenüber, zum Beispiel die Lehrkraft. Innerhalb von Sekundenbruchteilen fällt eine Art Urteil über Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Sekundenschnell. Ja. Ist dieses Vertrauen nicht da, wird die Informationsverarbeitung im limbischen System, speziell in der Amygdala, wo Emotionen verarbeitet werden, erschwert oder sogar blockiert. Angst oder Misstrauen sind echte Lernbremsen. Das heißt, eine Atmosphäre der Angst oder des Misstrauens ist nicht nur unangenehm, sie ist eine tatsächliche physiologische Lernbremse. Wow. Exakt. Und umgekehrt gilt das natürlich auch. Positive Emotionen, wie sie bei Erfolgserlebnissen entstehen oder in einem wertschätzenden Umfeld, führen zur Ausschüttung von Botenstoffen, Dopamin, Endorphine, die das Lernen und das Behalten fördern. Daher der Spruch. Daher der etwas provokante Slogan mancher Hirnforscher: Lernen ist sexy. Es fühlt sich gut an, wenn es gelingt und wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Was können Lehrkräfte also tun, um dieses Klima aktiv zu fördern? Authentisch sein, gerecht sein, vielleicht auch mal gelassen reagieren, wenn was schief geht. Das sind ganz wichtige Aspekte der Lehrerpersönlichkeit, klar. Aber es gibt auch gezielte Maßnahmen des Classroom-Managements, wie Meyer sie nennt. Klare Regeln, die gemeinsam erarbeitet und eingehalten werden, transparente Erwartungen, ein konstruktiver Umgang mit Störungen und Konflikten, Möglichkeiten zur Mitbestimmung für die Schüler und natürlich wertschätzendes individuelles Feedback. Feedback ist ein gutes Stichwort für die nächsten Punkte. Merkmal 8 sind sinnstiftende Unterrichtsgespräche. Unterrichtsgespräche gibt es ja quasi ständig. Aber was macht sie denn sinnstiftend? Meyer greift hier auf den amerikanischen Forscher J.R. Woolfe zurück und merkt kritisch an, dass dieser Aspekt in der deutschen Didaktik oft etwas vernachlässigt wird. Sinnstiftend wird ein Gespräch dann, wenn es für die Schülerinnen und Schüler persönlich Bedeutung bekommt. Persönliche Relevanz. Ja, genau. Das heißt, wenn sie ihr Vorwissen einbringen können, wenn Verbindungen zum eigenen Leben oder zu anderen Themen hergestellt werden, wenn sie merken, okay, das hat irgendwie was mit mir zu tun, das ist nicht nur abstrakter Stoff. Und das ist ja besonders wichtig, weil ein riesiger Teil der Unterrichtszeit, Meyer nennt Zahlen um die 50% in der Sekundarstufe 1, aus Gesprächen besteht. Wenn die also an den Schülern vorbeigehen, dann ist das enorm viel verschenkte Lernzeit und vor allem auch Lernchance. Ein gutes, sinnstiftendes Gespräch erkennt man daran, dass Schüler auch mal untereinander diskutieren, nicht nur mit der Lehrkraft, dass sie Inhalte in eigenen Worten zusammenfassen können, dass sie Transferfragen beantworten oder auch mal kritische Nachfragen stellen können und dürfen. Meyer zitiert auch eine interessante Studie von Silvia Janke-Klein, die zeigt, wie wichtig es zum Beispiel für Mädchen im Mathematikunterricht ist, sich sicher genug zu fühlen, um auch vermeintlich dumme Fragen stellen zu können, dieses Loch in den Bauch fragen können. Wie kann man denn solche Gespräche fördern? Mehr Raum für persönliche Bezüge geben, nicht jede falsche Antwort sofort abwürgen, sondern vielleicht nachhaken? Ja, genau das. Geduld haben, Nachfragen stellen, die den Schülern helfen, vielleicht selbst auf den richtigen Weg zu kommen. Als Lehrkraft auch ein breites Hintergrundwissen haben, um Anknüpfungspunkte bieten zu können. Und auch wichtig, die verschiedenen Gesprächsformen, vom kurzen Lehrervortrag über das fragend entwickelnde Gespräch bis zur offenen Diskussion, bewusst einsetzen und nicht ständig vermischen. Klare Phasen. Vom Gespräch zum Feedback im engeren Sinne. Merkmal 9 ist die regelmäßige Nutzung von Schülerfeedback. Ist das mehr als die obligatorische Frage am Stundenende, war es gut? Ja, deutlich mehr. Es geht hier um ein methodisch kontrolliertes, systematisches Verfahren, um Rückmeldungen von Schülern gezielt für die Verbesserung des Unterrichts und des Lernens zu nutzen. Systematisch? Ja. Wichtig ist dabei der Dialogcharakter. Lehrer und Schüler vereinbaren idealerweise gemeinsam, was sie wissen wollen, also welche Fragen gestellt werden, nach welchen Kriterien geschaut wird und wie das Feedback eingeholt und genutzt wird. Es ist keine Einbahnstraße, sondern ein Instrument der gemeinsamen Qualitätsentwicklung. Was wären da konkrete Beispiele, die über eine einfache Notenabfrage oder so eine Ja-Nein-Umfrage hinausgehen? Meyer nennt zum Beispiel anonymisierte Kartenabfragen mit konkreten Fragen wie: Was hat mir heute geholfen zu lernen? Was hat mich vielleicht eher behindert? Oder strukturierte Fragebögen, deren Ergebnisse dann aber auch wirklich besprochen und ausgewertet werden. Also nicht nur einsammeln und wegheften. Nein, auf keinen Fall. Denkbar sind auch, was er Rollenverhandlungen nennt, wo man offen über hilfreiches oder vielleicht auch störendes Verhalten von beiden Seiten spricht. Oder Lernjournale, in denen Schüler ihren Lernprozess reflektieren und die Lehrkraft darauf eingeht. Das Entscheidende ist wirklich die Regelmäßigkeit und die gemeinsame Auswertung mit Konsequenzen. Dann kommen wir zum letzten Punkt auf der Liste, Merkmal 10, klare Leistungserwartungen und Kontrollen. Das klingt jetzt erstmal wieder ein bisschen nach Notendruck. Wie passt das zu einem positiven Lernklima? Das ist genau die Balance, die es da zu finden gilt. Die Forschung ist hier aber ziemlich eindeutig. Klar und freundlich kommunizierte Leistungserwartungen, also was wird von mir erwartet, was sind die Kriterien für eine gute Leistung, die fördern den Lernerfolg. Okay. Pauschaler Druck oder unklare, vielleicht sogar willkürlich erscheinende Anforderungen hingegen wirken lähmend und demotivierend. Meyer erinnert da auch an das berühmte Pygmalion-Experiment. Ah ja, die selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. Die oft unbewussten Erwartungen der Lehrkraft beeinflussen massiv die Schülerleistung. Wenn ich glaube, ein Schüler schafft es nicht, wird er es wahrscheinlich auch schwerer haben. Leistungskontrollen sind also notwendig, aber es kommt extrem auf das Wie an. Genau. Sie sollten ermutigen, nicht entmutigen. Sie müssen transparent sein in den Anforderungen und in der Bewertung. Sie sollten möglichst zeitnah erfolgen, damit man auch wirklich daraus lernen kann. Und sie sollten so gestaltet sein, dass auch schwächere Schüler Erfolgserlebnisse haben können, nicht nur Misserfolge sammeln. Es geht darum, Fortschritte sichtbar zu machen, nicht nur Defizite zu dokumentieren. Und neben den klassischen Klassenarbeiten oder Tests gibt es ja auch alternative Formen, die das vielleicht besser leisten können, oder? Ja, absolut. Meyer listet da auch einiges auf. Differenzierte Lernentwicklungsberichte statt nur Zensuren, individuelle Bewertungsgespräche, Beobachtungsbögen zur Kompetenzentwicklung über einen längeren Zeitraum, Portfolios, in denen Schüler ihre besten Arbeiten sammeln und kommentieren. Die Palette ist eigentlich ziemlich breit, um Leistung fair und vor allem förderlich rückzumelden. Diese 10 Merkmale beschreiben ja alle Aspekte, die man im Unterricht mehr oder weniger gut beobachten kann. Aber Meyer geht am Ende seines Textes ja noch einen Schritt weiter, habe ich gesehen. Er spricht von Oberflächen- und Tiefenstrukturen. Was genau meint er damit? Das ist ein ganz entscheidender Punkt für ihn, um über die reine Beobachtung hinauszukommen. Er sagt, diese 10 Merkmale beschreiben die Oberflächenstruktur, also das, was wir von außen sehen und messen können. Die Methodenvielfalt, die Organisation, das sichtbare Klima, die Art der Aufgaben. Okay, das Sichtbare. Aber Lernen selbst, der eigentliche Kompetenzerwerb, das ist ein interner Prozess im Kopf des Schülers oder der Schülerin. Den können wir nicht direkt beobachten. Sein Zitat dazu ist sehr prägnant. Lernprozess und Unterrichtsprozess sind zweierlei Dinge. Nur weil guter Unterricht stattfindet, heißt das nicht automatisch, dass auch gut gelernt wird. Verstehe. Und die Tiefenstruktur ist dann dieser interne Lernprozess? Genau. Es geht darum zu verstehen, welche kognitiven, aber auch emotionalen Prozesse laufen beim Schüler ab, wenn er lernt. Welche Lernstrategien wendet er tatsächlich an oder eben auch nicht? Welche Kompetenzen baut er wirklich auf? Und auf der anderen Seite, welche Lehrstrategien setzt die Lehrkraft ein, um genau diese internen Prozesse gezielt anzustoßen und zu unterstützen? Puh, das klingt nach einer viel komplexeren Analyseebene. Wie kann man da denn praktisch rangehen? Das kann man ja nicht sehen. Das ist die Herausforderung, klar. Meyer schlägt ein Modell vor, das versucht, diese Ebenen zu verbinden. Er spricht von der beobachtbaren Unterrichtsebene, der konstruierten Lernebene des Schülers, also wie der Schüler die Aufgabe für sich interpretiert und angeht, und der Lehrebene der Lehrkraft, also welche Absichten und Strategien dahinter stecken. 3 Ebenen? Ja. Wenn man versucht, Aufgaben oder ganze Unterrichtsschritte immer wieder aus diesen 3 Perspektiven zu betrachten. Was tue ich als Lehrer? Was passiert beobachtbar im Klassenzimmer? Und vor allem, was muss der Schüler jetzt eigentlich in seinem Kopf tun, um das zu bewältigen? Welche Schritte muss er gehen? Dann kommt man der tiefen Struktur näher. Und das hilft dann wofür? Das hilft dann zum Beispiel, Aufgaben besser anzupassen, Stolpersteine vorherzusehen, Lernstrategien gezielter zu fördern und Methoden nicht nur nach dem Gießkannenprinzip einzusetzen, sondern wirklich funktional für den Lernprozess. Das klingt, als wäre hier noch viel Forschungs- und auch Entwicklungsbedarf, um diese tiefen Strukturen besser zu verstehen und dann auch gezielt zu beeinflussen. Gerade bei Dingen wie Motivation oder Interessenentwicklung. Absolut. Meyer sieht das auch so. Gerade was die Entwicklung von Motivation, von Interessen oder auch von überfachlichen Kompetenzen wie Problemlösen angeht, da stehen wir oft noch am Anfang. Die 10 Merkmale sind eine wichtige, empirisch fundierte Grundlage für die Oberflächenstruktur. Aber das tiefere Verständnis der dahinterliegenden Lernprozesse ist der nächste entscheidende Schritt. Fasziniert. Wir haben jetzt also diesen Werkzeugkasten von 10 Merkmalen durchleuchtet, von der klaren Struktur bis zu transparenten Erwartungen und auch noch einen Blick auf diese wichtige Unterscheidung zwischen Oberfläche und der darunterliegenden Tiefenstruktur des Lernens geworfen. Das ist eine ganze Menge Input. Ja, das ist es. Es geht ja sicher nicht darum, als Lehrkraft oder vielleicht auch als Lernender sofort alles perfekt zu machen, oder? Nein, auf keinen Fall. Das wäre ja auch unrealistisch und würde überfordern. Meyer selbst rät ja dazu, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse erstmal mit den eigenen inneren Bildern von gutem Unterricht abzugleichen. Jeder hat ja solche Vorstellungen, oft geprägt durch die eigene Schulzeit, oft unbewusst. Die erstmal bewusst machen. Genau. Und dann durch tastendes Versuchen, wie er es schön nennt, einfach mal kleine Experimente im eigenen Handeln zu wagen. Eine Sache ändern, beobachten, was passiert. Schritt für Schritt. Ermutigend fand ich auch das Zitat aus der Scholastikstudie, das Sie anfangs erwähnten. Viele, nicht alle, Wege führen nach Rom. Es gibt also nicht den einen perfekten Unterrichtsstil, den alle kopieren müssen. Dann gerade Klassenführung, also effektive Zeitnutzung und Struktur, aber bei anderen Merkmalen, wie etwa der Methodenvielfalt, durchaus unterschiedlich erfolgreich agieren konnten. Also kein Dogma. Nein, die Merkmale bieten eine wichtige Orientierung, einen Rahmen. Aber die konkrete Umsetzung kann und muss variieren. Je nach Fach, Thema, Lerngruppe und Lehrerpersönlichkeit. Es geht um ein stimmiges Gesamtkonzept, nicht um das mechanische Abhaken einer Checkliste. Vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Anregung für Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, inspiriert von Meyer selbst, der ja auch Reflexionsfragen stellt. Wenn Sie jetzt an diese 10 Merkmale denken, egal ob Sie vielleicht selbst lehren, lernen oder einfach nur Informationen für sich oder andere aufbereiten, welches eine kleine Experiment könnten Sie denn in nächster Zeit mal ausprobieren? Mhm. Vielleicht ganz bewusst mal auf die Struktur achten, die Zeit anders nutzen oder mal gezielt Feedback einholen von denen, für die Sie etwas machen. Und eine zweite Frage zum Nachdenken, die uns vielleicht noch länger beschäftigt: Wie könnte das Bewusstsein für diese oft unsichtbare Tiefenstruktur, also den internen Lernprozess, bei anderen ihre eigene Art verändern, Wissen weiterzugeben oder auch neues Wissen aufzunehmen? Was würde passieren, wenn wir stärker versuchen, uns in die Denkschritte und Lernwege des Gegenübers hineinzuversetzen? Das sind gute Fragen. Stoff zum Weiterdenken, auf jeden Fall. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Erkundung. Vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne.